Hip-Hop, geboren in der South Bronx, so wie er, Joe Konzo. Er hat die Geburtsstunde des Hip-Hop fotografiert, damals, als alles begann. I came from the city, yeah, got my name from the city. Damals in den 70ern in der South Bronx. Häuser brannten, ein Stadtteil in Trümmern. Es war der Nährboden für das, was heute Hip-Hop heißt. Hip-Hop for me is a way of living. It's a culture. It's the way I live and breathe, so to speak. Hip-Hop, eine Kultur, eine Art zu leben. Ich atme Hip-Hop, sagt Joe Konzo. Als Teenager damals hat er fotografiert, was heute in der Netflix-Serie The Get Down als Vorlage dient für das Filmset. Zerstörung als Kulisse. Joe Konzo kennt die Bilder, aber eben auch das Gefühl, nicht in einer Kulisse, sondern im Chaos aufzuwachsen. Not knowing anything else but what you have in your surroundings, you make the best of it. Wir kannten nichts anderes als das und wir haben das Beste draus gemacht, sagt er. Die South Bronx, die Wiege dessen, was heute ein Milliardengeschäft namens Hip-Hop ist, wo damals an Straßenecken Latinos und Schwarze auf Blockpartys die Platten ihrer Eltern spielten auf ihre Art. It wasn't about making money. It wasn't about making money. It was about next week, next Friday, next Saturday, the next school jam, the next park jam. Hip-Hop damals. Es ging nicht ums Geld, sagt Joe. Es ging um die nächste Party, den nächsten Freitag, die nächste Session im Park. Die Serie The Get Down von Autor-Filmemacher Baz Luhrmann. Sie erzählt die Anfänge. Und Baz Luhrmann sagt, alle reden bei Hip-Hop über die 80er, als die Torte namens Hip-Hop fertig war, aber niemand über das Rezept für den Kuchen, über die 70er. Everyone wants to know about the cake, which is the 80s. But no one was interested in the recipe, which is, you know, how did it come about? Der berühmte Fotograf Joe Konzo, dessen hunderte Fotos heute im Hip-Hop-Archiv der Cornell-Universität liegen, hat der Serie die Kulissenvorlagen geliefert. Erkennt er sich, Hip-Hop, seinen Stadtteil, die South Bronx in der Serie wieder? Es sei ja keine Dokumentation, sagt er, aber in manchen Filmszenen sieht er sich, wie er als Kind damals im St. Mary's Park den Felsen runterrutschte. It's like, wow, St. Mary's Park. They're sliding down the big rock in St. Mary's Park. That's the same rock that I slid down 40 years ago. You know what I mean? Wow. Und dass einige Hip-Hopper über falsche Details in der Serie maulen. You have some hip-hop heads who are like, oh, that's wrong. You know, this is wrong, that's wrong. Stop it. Stop. Embrace it. Hört auf damit, sagt Joe, der Fotograf der Geburtsstunde des Hip-Hop, genießt es, sagt er, so wie er die Philosophie von Hip-Hop genießt, die auch seine Bilder widerspiegeln. Die South Bronx, die Wiege des Hip-Hop, Drehort für The Get Down. Für Joe ist sie so viel mehr. Geboren in der Bronx, er hatte sich auf den linken Arm tätowiert, ein Ehrenabzeichen für ihn, für immer. Hip-Hop. It's a badge that I wear. I have a tattooed on my arm, born in the Bronx. It's a badge of honor that I wear every day until the day, you know, I die.